Abschnitt 9 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Hetzjagd. Vierter Akt. Bist du's, lachendes Glück? Ein Halbseparé im Wiener Grand Hotel, gedeckte Abendtafel. Konrad von Hötzendorf, Baronin Daubeck und eine andere Dame sitzen plaudernd am Tisch, dessen oberster Platz frei ist. Musik. Salvator tritt ein, alle springen auf, Damen, Hofknicks. Salvator. Also sowas, so eine Schlamperei. Da kann ich mich natürlich zerreißen und es ist alles umsonst. Also stell dir vor, Konrad, das wird dich kolossal interessieren. Da kommt der Mann hin, der vom Opernball. Primgeiger nähert sich mit tiefen Verbeugungen. Salvator. Jo, er steht Kivano, Grigobazzi. Hoi, Givan. Wie geht der neue Schlager aus der neuen Operette? Wie heißt sie denn? Baronin Daubeck. Walzertraum? Salvator. Nein, nein, ein Herr ist im Titel. Baronin Daubeck. Orpheus in der Unterwelt. Salvator. Nein, ein Adeliger. Baronin Daubeck. Zigeunerbaron. Salvator. Nein, ein noch höherer Adeliger. Ein Graf, glaube ich. Alle. Der Graf von Luxemburg. Salvator. Richtig, ihr habt's eine Bildung. Der Primasch spielt, Salvator singt. Bist du's lachendes Glück, das da vorüberschwebt. Apropos vorüberschwebt, er ist ihnen direkt vorübergeschwebt, ist ins Auto gesprungen und die zwei haben sich die Hosen gebügelt und konnten ihm ohne Hosen natürlich nicht nachlaufen. Wie sieht denn das aus, wenn zwei Leute in Unterhosen, Sie entschuldigen schon, meine Damen, in Unterhosen über die Straße laufen? Das sieht scheußlich aus. Baronin Daubeck, was für zwei Leute? Salvator, na, die zwei Detektivs. Du verstehst mich schon, Konrad, die zwei Detektives. Apropos Detektivs, sag mal, Konrad, aber aufrichtig, Hand aufs Herz, wie viel Autos braucht deiner Meinung nach ein Detektiv? Konrad, das kommt darauf an, kaiserliche Hoheit. Salvator, das kommt gar nicht darauf an. Ein jeder Detektiv muss ein Auto haben, ein besserer zwei und mehr. Das muss einmal im Verordnungswege erledigt werden. Das Parlament hat das Maul zu halten. Ich glaube, der Sherlock Holmes hat 50 bis 60 Autos zu seiner Verfügung. Du, der Sherlock Holmes muss ein sehr gescheiter Kerl sein. Ich glaub, leise, meiner Seele, ich glaub, der Sherlock Holmes ist gescheiter als der Nick Carter. Das bleibt natürlich unter uns. Laut, der Sherlock Holmes hätte heute den Kerl nicht entwischen lassen. Das weiß ich bestimmt. Baronin Daubeck, welchen Kerl, kaiserliche Hoheit? Salvator, na den Kerl, der den Aufmarsch vom Opernball verraten hat, von 1913, den ganzen Opernball verraten und an Russland verkauft. Konrad, für einen Augenblick aufhorchend, was? Salvator, ja, lieber Konrad, wie ich zum ersten Mal beim Opernball war, war ich noch ein kleiner Bub. Major war ich damals, bei dieser Savoyen-Dragoner. Du, was ist eigentlich aus dem Regimentsarzt Popper geworden? Der hat mich damals behandelt, bei meinem ersten... Die Damen entschuldigen schon. Baronin Daubeck, bitte sehr, kaiserliche Hoheit. Salvator, ja, ja, das waren noch goldene Zeiten. singt und tanzt zur Melodie. Bist du's lachendes Glück? Umanitzky tritt ein, sieht erstaunt den tanzenden Salvator an. Konrad, ihn bemerkend: Servus, Umanitzky, was bringst du mir Schönes? Salvator: Servus, Umanitzky, was bringst du mir Schönes? Komm, setz dich zu uns, kriegst ein Glaserl Wein und ein Stückerl Essen. Umanitzky: Darf ich Exzellenz gehorsamst auf einen Moment bitten? Konrad: Muss das jetzt sein? Salvator: Mitten zu nachtschlafender Zeit? Konrad: Ist das wirklich so wichtig? Umanitzky: Jawohl, Exzellenz. Konrad: Da lässt sich also nichts machen. Er steht auf. Aber wohin jetzt? Baronin Daubeck: Wir können uns ja so lange entfernen. Die Damen ab, schließen die Türe, die Musik klingt von nun ab gedämpft. Konrad: Also was ist los? Umanitzky: Seine kaiserliche Hoheit wird Eure Exzellenz ja gesagt haben, dass die Briefe abgeholt worden sind. Konrad: Welche Briefe? Umanitzky: Die beiden Spionenbriefe mit dem Geld, die unter der Chiffre Opernball 13 auf der Hauptpost lagen. Konrad: Was? Ich weiß gar nichts. Salvator: Natürlich weißt du's. Ja, wenn du mir nicht zuhörst, wenn ich rede. Ich hab dich doch noch gefragt, wegen der Autos, wegen dem Sherlock Holmes. Konrad zu Umanitzky: Wie ist die Sache? Schnell! Umanitzky: Um 5:30 wurden die Briefe von einem Mann abgeholt. Bevor sich die Detektivs seiner bemächtigen konnten, war er in ein Auto gesprungen und davongefahren. Man verfolgte ihn ins Hotel Klomser und als er das Hotel verließ, auch auf der Straße. Er sah sich beobachtet und zerriss in einem Durchgang einige Papiere, weil er hoffte, dass sich die Agenten mit dem Sammeln der Papierschnitzel aufhalten würden, während er inzwischen ein Auto besteigen könnte, um zu entwischen. Er wurde trotzdem weiterverfolgt und die Papierschnitzel erst später gesammelt und zusammengefügt. Konrad: Was enthalten Sie? Umanitzky: Empfangsbestätigungen der Spionagezentralen in Haag und Lausanne. Konrad: Von welchen Staaten? Umanitzky: Russland, Frankreich, Serbien und Italien. Konrad: Italien auch? Wer ist der Mann? Umanitzky: Zögernd: Es ist... Konrad: Zum Teufel, wer der Mann ist, will ich wissen. Umanitzky: Oberst Redl. Konrad schreiend: Was? Wer? Sind Sie verrückt geworden? Wissen Sie, wen Sie da verdächtigen? Nehmen Sie sich in Acht. Umanitzky: Eure Exzellenz. Konrad: Verzeihen Sie, Oberst Redl, ist das sicher? Umanitzky: Jawohl, vollkommen sicher. Konrad: Um Gottes Willen, um Gottes Willen! Was wird der alte Kaiser sagen? Der hält so große Stücke auf Redl. Salvator, geheimnisvoll: Aha, vielleicht ist der Kaiser auch hineinverwickelt. Konrad: Wenn die Welt davon erfährt, unsere Verbündeten, das Parlament, schrecklich! Kein Mensch darf davon erfahren. Umanitzky: Aber Exzellenz, es kann doch nicht geheim bleiben, wenn Oberst Redl in Haft genommen wird. Konrad nach Entschluss: Er darf nicht in Haft genommen werden, Er muss noch heute Nacht sterben. Salvator: Natürlich, so ein Kerl muss gleich aufgehängt werden. Konrad zu Umanitzki: Ich denke natürlich daran, dass er selbst. Ich bin verstanden worden. Umanitzki: Zu Befehl, Exzellenz, Selbstmord. Salvator: Um Gottes Willen, nur zu keinem Selbstmord greifen. Der Selbstmord ist von der Religion strengstens untersagt. Man muss dem Schweinehund einen Seelsorger schicken und ihn dann aufhängen. Konrad: Ich bin verstanden worden. Umanitzki: Zu Befehl, Exzellenz. Vorhang. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Klaus Missfeld.